Einverstanden, Just. Demnächst zu Besuch kommen. Aber dieses Versteckspiel kannst du doch nicht ewig so weitertreiben. Irgendwann kommt sowieso alles raus. Ich habe ja auch vor, ihr die Wahrheit zu sagen. Wenn der Zeitpunkt günstig ist. Wie wär's damit jetzt sofort? Also bitte seid fair und lasst mir noch ein oder zwei Tage, damit ich die Sache richtig anpacken kann. Fair? Ausgerechnet du redest von Fairness? Ich verstehe ja, dass ihr in mir nur das Schlechte seht. Aber Sheila ist mit Abstand das Beste, was mir jemals im Leben passiert ist. Und vielleicht verdiene ich es überhaupt nicht, mit dir glücklich zu werden. Sicher nicht. Ach nun komm schon. Wenn ihr mein Versprechen wollt, dass ich mich ändern werde, dann verspreche ich's. Aber gebt mir bitte diese eine Chance, damit ich beweisen kann, dass ich es mit Sheila ernst meine. Spitzenidee. Toni war durchaus nicht erbaut von dem Gedanken, dass er sich in die Politik von Tauri Hessia einmischen würde. Doch jetzt. Über Los Oblivados zum Beispiel. Über einen Fotografen, der zu schnell zu hoch hinaus will. Der auf zu großem Fuß lebt und in Schulden versinkt. Ich habe keine Ahnung, von wem du da fantasierst. Von dir. Du brauchst Geld, viel Geld. Deswegen machst du krumme Geschäfte. Verkaufst zum Beispiel für teure Honorare tolle Fotos, die du vorher selbst gestellt hast. Erika ist nebenan. Sie schreibt einen Brief. Los, komm. Da ist sie ja. Erika. Oh nein. Was ist das denn? Merlor, was meinen Sie, Monsieur? Dieser Unfall auf meinem Kopf. Monsieur, ich habe nur befolgt meinen Auftrag. Ach ja? Und was für ein Auftrag soll das sein? Wie die schlimmste Dorfdepp-Frisur des Jahres zu verpassen oder was? No. Es handelte sich um eine absolut präzise Anweisung. Oh, das ist ja furchtbar. Anweisung hin, Anweisung her. Also diese Katastrophe muss sofort rückgängig gemacht werden. Aber Monsieur... Wie sieht denn das aus?